Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 24, 2018, Episode 574. Erst Feuer, dann Feier. Genau. Ich fange mal ganz langsam an. Es wird heute vielleicht noch etwas ruppiger werden, aber das ist ja mal was ganz Neues, ne? Aber ich fange ganz langsam und ruhig an, ja, mit dem Amazon Fire Cube, der tatsächlich jetzt kommen soll, zumindest erstmal in den USA. Wann das Teil wieder in Europa rauskommt, ist noch nicht klar. Das ist ja sozusagen etwas, das den Amazon Echo bzw. den Alexa-Assistenten besser im oder an den TV bringen soll. Ja, das Problem, was Amazon hat gegenüber zum Beispiel einem Google Home System, ist, dass es, dass die Verbindung zum TV an sich relativ eingeschränkt ist. Beim Chromecast gibt es erstaunlicherweise übrigens einige sehr gute Möglichkeiten an TV mit HDMI, CEC beispielsweise oder AnyNet oder wie das bei den verschiedenen Anbietern auch heißt. Wenn das angeschlossen ist, dann kann man zum Beispiel auch das TV-Gerät steuern mit dem Chromecast und zum Beispiel auch ein- und ausschalten über Zuruf, ja, lauter, leiser stellen und so weiter und so weiter, wenn eben hier der Chromecast dann eben die Kontrolle hat. Das Fire TV konnte man eigentlich auch nur rudimentär steuern dann. Das heißt, man kann eben die Amazon-Dienste da eben mehr oder minder gut aufrufen und starten. Aber so richtig eine richtige Verbindung gab es da eigentlich nicht. Und dieser Cube, das ist, der ist dazu da, eben genau diese Lücke zu schließen. Auch der setzt auf dieses HDMI CEC, was eben auch der Chromecast hat und kann dann eben entsprechend Geräte steuern, die an das TV-Gerät angeschlossen sind und so weiter. Der Rest ist eigentlich dann nur noch Software und das verspricht natürlich für die Leute, die im Amazon-Universum sind, ja, dass die da wesentlich bessere Integration von ihren Amazon Prime Video beispielsweise bekommen auf das TV-Gerät. $119 wird das Fire TV oder wird der Fire TV Cube kosten, inklusive einem Infrarot Erweiterungskabel und einem Ethernet Adapter. Ja, das finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wer sogar Prime-Kunde ist, der kann das Teil sogar günstiger kriegen, nämlich für etwa $90. Und ja, ist ja gar nicht so schlecht die Idee erstmal. Ja, für mich ist es natürlich nichts. Ich habe relativ frühzeitig da mit dem Google Home auf das Google-Universum da gesetzt. Von mir, also bei mir würde es nicht springen. Allerdings muss ich sagen, war das einer von den Punkten, die noch viele Leute jetzt, sag ich mal, abgehalten haben, ja, mit dem Amazon Alexa. Ich denke, das wird auf jeden Fall dem Echo und dem Alexa-System an sich sehr helfen, dass da vielleicht der Zulauf wieder etwas verstärkt wird, nachdem ja Chromecast die Marktführerschaft oder Google Home die Marktführerschaft relativ schnell übernommen hatte, was ich gar nicht vermutet hatte. Ich hatte vor kurzem darüber auch im Uncast gesprochen. Da hat also Google Home den Markt von hinten komplett aufgerollt und hat jetzt tatsächlich auch mehr Geräte verkauft in den Quartalen als Amazon. Und das war sehr, sehr verwunderlich. Hat doch Amazon, also von den Beta-Tests her gesehen, schon Jahre vor Google dieses Alexa-System, den Amazon Echo, angestoßen. Ja, ich möchte sogar sagen, dass Amazon mit dem Echo-System diese ganze persönlicher Sprachassistent, dieses ganze Genre erstmal richtig gepusht hat. Ja? Vorher war das den Leuten total suspekt und dann kam das Amazon Echo in den USA raus auf einmal und alle haben waren begeistert davon und nach einer ganzen Weile hat dann erst Google angefangen damit, sowas anzukündigen und dann rauszubringen. Ja, und der Rest ist ja dann Geschichte. Gut, was haben wir denn? Es ist ruhig geworden um die E3, ja, aber Sony zeigt, ja, Moment mal, muss ich erstmal erklären, wieso ist es ruhig geworden um die E3? Also, wenn ich mal sehe, wie früher die Berichterstattung über die und von der E3 war, von dieser Spielekonferenz, und das vergleiche mit heute, dann muss ich sagen, das ist ziemlich traurig, was heute abgeht. Also, man meint fast, das wäre vollkommen irrelevant, diese E3 geworden, ja. Da kriegen andere Spielemessen mittlerweile wesentlich mehr und wesentlich aufwendigere Pressemitteilungen, ja. Aber die E3 lebt. Und dort wurden eben jetzt die Spiele vorgestellt, die für die PS4 erscheinen. Natürlich EA mit seinem FIFA 19, das brauchen wir fast nicht mehr zu erwähnen. Unravel 2 beispielsweise, Unravel, ein sehr, ja, würde ich schon mal sagen, könnte man schon sagen, innovatives Game und davon jetzt eben die Fortsetzung, was natürlich nicht mehr sehr innovativ ist. Ja. Sea of Solitude hat einen sehr interessanten Trailer, muss ich sagen. Mir selbst gefällt der Grafikstil überhaupt nicht, aber das war in der letzten Indie-Game-Vorstellung war das eigentlich ganz gut. Also, ja, ihr wisst ja, was ich von Indie-Games halte. Nö. Ne? NBA Live 19, Madden NFL 19, ja, und so weiter. Alles natürlich EA-Titel, ganz klar. Bethesda bringt dann Elder Scrolls Legends. Übrigens, da werde ich noch was dazu sagen. Das soll auch auf Android kommen. Werde ich noch was im Uncast dazu sagen. Doom Eternal. Ja, neues Doom. Okay. Ja, warum nicht mal, ne? Also, naja. Auch das hat meiner Meinung nach das Ganze überstanden. Bei Wolfenstein Langblatt. Gut, weiß nicht, vielleicht, weil ich Wolfenstein eigentlich nie groß gespielt habe. Ja, ganz am Anfang, weil es mal cool war, ne? So das allererste, kann man das schon überhaupt 3D-Shooter nennen? Ja, doch. Und, ja, und dann war das eigentlich weg. Deswegen kommt es mir vielleicht nicht so langweilig vor wie Doom, weil Doom habe ich schon, so oft gezockt, ich weiß auch nicht genau. Ja. Also, irgendwann hat mir das dann auch gereicht. Wo es dann einfach nur noch eine Pixel-Schlacht war, vollkommen abgedreht. Naja, egal. Fallout 76, auch da kann man drauf gespannt sein. Ja, die Fallout-Reihe hat ja immer wieder sehr starken Zulauf. Und auch hier wird es nicht anders sein. Die Grafik ist entsprechend wieder, wie erwartet, phänomenal. Aber auch hier muss man abwarten. Der Trailer ist jedenfalls relativ nichtssagend. Das muss ich auch mal deutlich erwähnen. Das ist eine Demo-Sequenz. Das sagt überhaupt gar nichts über das Spiel aus. Ja, sehr schade. Starfield, Elder Scrolls 6 kommt noch raus. Ja, Devolver Digital, da ist ein Titel, den habe ich überhaupt gar nicht auf dem Radar gehabt. Metal Wolf Chaos XD. Der erste Eindruck ist Mega Power Panik. Ja. Könnte ein erfrischender Titel sein, in diesem ganzen momentan gleichgeschalteten Genre da. Also da müssen wir mal gucken, auch wie das wird. Ja. Es wird sicherlich noch andere großartige Games geben. Es ist ja auch was angekündigt, Shadow of the Tomb Raider for PlayStation 4. Ja, auch das ist interessant, ja. Also Shadow of the Tomb Raider. Ja. Und da bin ich gespannt auf die neue Generation von Lara Croft sozusagen. Das kann sehr vielversprechend sein. Lara Croft, komischerweise, also nach dem Tomb Raider 2 hat sich das bei mir auch abgenutzt, aber dann mit diesem Titel, ich glaube, der hat einfach nur Tomb Raider genannt, oder nein, Lara Croft hat er sich genannt, ja genau, der dann auf der PS3 auch herauskam. Da fand ich das auf einmal wieder sehr interessant, weil die haben wirklich die Kurve gekriegt und haben das geschafft, das Spiel so interessant zu machen. Naja, vielleicht war es damals auch, weil da Geocaching mit im Spiel integriert war. Das fand ich natürlich sehr, sehr genial. Naja, also ich werde sicherlich noch über neue Games berichten in der nächsten Zeit. Aber die ganz großen VR-Kracher, die vielleicht erhofft worden sind, waren nicht dabei. War mir auch klar. Ja. Dafür ist was anderes Interessantes passiert. Battlefield 5, ja, kommt auf die PlayStation 4 natürlich, startet angeblich zeitgleich mit der PC-Version, was ich auch ganz praktisch finde. Auf jeden Fall am 19. Oktober soll das erscheinen, diesen Jahres. Und auf jeden Fall werde ich mir das auf der PS4 holen. Ja, die Zeit der PC-Games ist vorbei bei mir, definitiv. Und da schlage ich mich lieber mit der Controller-Steuerung rum. Ich hoffe ja bei jedem Spiel, das erscheint, dass Sony Maus- und Tastatursteuerung bei einem Ego-Shooter anbietet. Technisch wäre das überhaupt kein Problem. Klar, ich kann natürlich die Bedenken verstehen. Die Leute, die dann keine Tastatur und Maus angeschlossen haben, die werden keinerlei Chance mehr haben bei dem Spiel. Das ist mir schon klar. Da gibt es eine Methode, ebenfalls Maus und Tastatur anschließen, ja. Aber offenbar mag das Sony nicht ganz so. Ja. Das sind sie auch nicht die einzigen. Hm. Naja. Gut, ich werde das mit oder ohne Controller spielen, das ist mir vollkommen wurscht. Denn Battlefield 5 verspricht mal wieder interessant zu sein. Battlefield 1 habe ich ja übersprungen, weil das war mir einfach zu skurril, zu langweilig und zu altbacken. Nicht von der Grafik her, nicht vom Technischen her, das war super, sondern vom Spieleinhalt her. Hier geht es dann schon wieder um den Zweiten Weltkrieg. Ja, dann hat man wenigstens das, was schon als Waffen bezeichnet wurden. Ja. Ich hoffe, dass man nicht streiten muss. Ja. Das fand ich sowas von peinlich. Bei Battlefield 1, naja, okay, gut. So bin ich halt so komisch. Ja, aber hier gibt es auch eine neue, oder nein, neu möchte ich das nicht nennen, aber die Engine erlaubt auch das Zerstören von vielen Umgebungen, ja, und es gibt ein neuer Modus, das nennt sich dann Grand Operations Mode, das dann über mehrere Schlachttage geht. Das ist nicht hier in echt Tage dann, sondern das simuliert quasi Tage einer Schlacht, ja. Kann allerdings auch bis zu über eine Stunde dauern, ja, wenn man eben diesen Modus angeht, über eine 3-Tage-Schlacht. Ja? Und das ist wieder was ganz, ganz Neues. Und ich denke, das wird auch motivierend sein. Ja? Ansonsten kehrt ja da Battlefield 5 dann zu seinen Anfängen irgendwo zurück. Nämlich das erste Battlefield war eben nicht im Ersten Weltkrieg, sondern das war Battlefield 1942, hat es geheißen, ja. Und es hat damals das ganze Genre der 3D-Kriegsshooter vollkommen revolutioniert. Das muss man ganz klar sagen. Und das hat riesen Spaß gemacht, das Game. Und ich hoffe, dass jetzt Battlefield 5 da mit anknüpfen kann. Übrigens, interessante Anekdote hier zu diesem Namen. Battlefield 5 wird Battlefield V geschrieben, also römisch 5, aus dem Grund, weil dieses V für Victory steht. Ja? Wenn ihr so historische Aufnahmen seht, seht ihr immer diesen Churchill, ne, mit diesem V-Zeichen, mit dem Victory-Zeichen. Das war ja das Zeichen der Widerstand oder wie, nein, nicht Widerstand, sondern der Schlacht gegen das Dritte Reich von den Alliierten, dieses V-Zeichen, das war also ja ein bekanntes Symbol und das wurde eben jetzt hier benutzt für Battlefield 5 und das passt ja dann auch, Battlefield 5, Battlefield V, Victory, naja. Jo, vom Battlefield im Computern zum Battlefield in der Realität. Microsoft kauft GitHub. Also für mich ist das nicht mehr und nicht weniger als ein Super-GAU in der Open-Source-Szene. Wenn man sich mal vorstellt, dass jetzt der größte Platz für Open-Source-Software-Veröffentlichungen Microsoft gehört, einer Firma, die bekennender Gegner von Open-Source ist, dann muss man schon sagen, das war übel. Das ist übel und das passt irgendwo doch nicht zusammen. 7,5 Milliarden US-Dollar hat Microsoft für GitHub auf den Tisch geblättert. Klar, wer kann dazu schon Nein sagen? Und da wird man schwach. Ja. Aber ich muss schon sagen, für die Open-Source-Szene ist das eine ideologische Katastrophe. Ganz einfach. Auch wenn Microsoft betont, dass sie da GitHub unabhängig weiterarbeiten lassen wollen und so weiter, bla bla bla. Das kennt man ja auch von Facebook-Übernahmen und so weiter, ne? Unabhängig, ja, so lange wie es Sinn macht, ne? Bis sich die Wogen geklettet haben und dann machen wir was anderes. Ja, und da sind natürlich einige jetzt wach geworden und jetzt heißt es, Alternativen zu stärken zu GitHub, ne? Ja, eine Alternative wäre zum Beispiel, die beste Alternative meiner Meinung nach ist natürlich das New Savannah. Ja, das ist eine echte Open-Source-Lösung und da wird es äußerst unwahrscheinlich, dass die auch mal gekauft wird von irgendeinem Nicht-Open-Source-Unternehmen. Ja. Ist aber möglicherweise nicht für alle Projekte geeignet, sondern nur für Projekte, die eben unter die GNU Public License fallen. Ja. Für andere Projekte ist es, glaube ich, nicht zugänglich. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. SourceForge ist natürlich auch schon in die Schlagzeilen geraten, ja, als damals auch, ich glaube, Adware mit installiert wurden bei diesen Drive-By-Installern. Also auch da ist natürlich ein riesiges Fragezeichen. Letztendlich, muss ich sagen, werden sich die Entwickler hier ein bisschen Kopfzerbrechen machen müssen. Also GitHub und SourceForge ist sicherlich nicht mehr die erste Wahl. Wenn möglich, New Savannah, das wird sicherlich eine interessante Geschichte sein. Und so ein bisschen ärgern tue ich mich natürlich selbst auch, dass das passiert ist. Ich habe auch selbst einige Cheats hier installiert bei mir. Die kann man ja dann mit einem Befehl quasi aktualisieren und so weiter. Das ist ganz praktisch, super praktisch. Das kann ich jetzt vergessen. Ja, ich lasse natürlich keine Microsoft-Software auf meinen PC. Ne? Da bin ich etwas stur, ganz klar. Und ja, deswegen runter damit. Aber wie gesagt, da stehen wir jetzt vor diesem Problem, wo sind denn die Alternativen? Und es hängt ja darauf ab, wenn die Programmierer die Plattform nicht wechseln, nützt einem das gar nichts, wo der Anwender dann vielleicht gerne seine Open-Source-Software hätte. Das spielt keine Rolle mehr. Ja, also das ist eine Entwicklersache. Von daher kann ich nur hoffen, dass das Richtung New Savannah geht. SourceForge bietet schon ein Konversionstool an, für GitHubs auf SourceForge zu machen. Natürlich bietet sowas New Savannah nicht an. Wäre noch schöner, wenn mal New etwas so machen würde, dass es auch wirklich einfach ist. Ja? Nein, nein, nein. Naja. So, was haben wir denn noch? Peter Thiel und die DSGVO. Also zunächst mal, ich hasse ja diesen Peter Thiel. Ja, ich hasse ihn. Genau. Ich mag den nicht, das ist ein Unsympath. Ich sag jetzt nicht, was ich wirklich, wie ich den wirklich nennen würde. Schon verklagt er mich noch, wie er das gemacht hat, über Umwege hier mit Gorka. Ja, hat selbst die in die Knie gezwungen, weil Hulk Hogan da Probleme bekommen. Also ich muss sagen, ein Unsympath für mich, wie er im Buch steht. Aber bei einem hat er auf jeden Fall recht. Die Datenschutzgrundverordnung ist ein ganz dummes Eigentor für Europa. Das meinte er wörtlich. Ja. Und da muss ich ihm zustimmen. Ja, er sagt genau das, was ich auch schon vorher angeführt habe. Durch diese Techno-Panik wird nicht etwa es europäischen Firmen ermöglicht, Alternativen zu schaffen. Im Gegenteil, es wird verhindert, dass in Europa eine Internetwirtschaft boomen kann, in dem Ausmaß, wie es in den USA passiert ist. Mit diesen Voraussetzungen könnte man ein Unternehmen wie Google beispielsweise nur mit einem Bein im Knast gründen. Ja? Es ist vollkommen unmöglich. Das kann ich euch sagen. Ja? Es sei denn, es ist staatlich. Und das ist ja eigentlich das, was wir nicht wollen. Ne? Komme ich auch gleich noch dazu, warum wir das vielleicht nicht wollen, ne? Dass es staatlich ist. Also auf ein europäisches Einheitsinternet, das mit irgendwelchen Tricksereien wie angeblichem Datenschutz, ja, reguliert wird, das finde ich überhaupt nicht gut. Und hier haben auch andere Experten, nicht nur Peter Thiel, deutlich gemacht, dass im Prinzip die EU mit der DSGVO genau das macht, was China auch macht. Die haben die Great Firewall, ja, und hier ist es tatsächlich eine andere Art, etwas zu kontrollieren. Ja. Man macht es einfach unmöglich, ja, gesetzlich unmöglich. Man verbietet es nicht direkt, ja. Aber man macht es so schwierig, dass nichts mehr zu wollen ist. Ja. Und ja, ich sehe da auch die Meinungsfreiheit gefährdet. Ich habe es schon öfters gesagt. Blogger sind in heller Aufruhr. Ja. Was ist los? Keiner weiß es mehr. Ja. FUD, wie es FAT, ja, wie es immer so schön heißt. Das ist das, was das Internet regiert in Europa. Und nur wenige können es eben leisten, tatsächlich noch das zu machen, was sie eigentlich machen wollen. Meinungsfreiheit betreffend, ja. Und ansonsten müssen wir erst auf die Gerichtsurteile warten. Für die Firmen, für die kleineren Firmen ist das eine absolute Katastrophe, ja. Man unterminiert quasi die Entwicklung von Alternativen durch kleine und mittelständische Unternehmen. Die Großen, die lachen darüber, die freuen sich, weil die wissen, ihr Geschäft ist jetzt gesichert. Man könnte fast meinen, das Gesetz ist einfach nur für die Großen gemacht worden, damit die sicher sein können, dass die kleinen, ja, Betriebe, mittelständischen Betriebe, denen keine Sachen wegnehmen kann, keine Marktanteile. Es ist unfassbar, dass die DSGVO wird noch katastrophale Auswirkungen für die Wirtschaft in Zukunft haben, ja, in Europa, denn sie verhindert europäische Innovation. Wir werden noch abhängiger von US-amerikanischen Firmen, denn die können dann Sachen machen, wo wir schon lange die Segel streichen müssen. Ich habe eben gesagt, mit der Meinung ist Peter Thiel nicht ganz alleine. Es haben sich hier einige Gedanken gemacht, ja, über die DSGVO, und auch hier wird eben dann dieser Vergleich gezogen mit China, ja, und dass hier eben durch die Hintertür eben auch probiert wird, das so stark zu regulieren, dass es quasi eine Behinderung gibt, ja. Ich weiß nicht, ob das den Politikern tatsächlich bewusst ist oder ob die tatsächlich wirklich ernsthaft in diesem Datenschutzwahn sind, ja, und denken, das würde was bringen. Das bringt überhaupt gar nichts. Ja. Die Großen können nach wie vor mit einer riesen Rechtsabteilung können nach wie vor machen eigentlich, was sie wollen. Ja. Man kann den kleinen Blogbetreiber verklagen, ja, Facebook verklagen, das haben schon ein paar probiert und es wird nicht ganz so einfach und das dauert Jahre und kostet Millionen, ja, so einfach ist es eben nicht, ja. Und bei Google ist es genauso und ja, welch ein Wunder, ne, Facebook und Google, beide in den USA angesiedelt, und ich sag's euch gleich, guckt euch mal an, was momentan abgeht in der Politik, wenn letztendlich in letzter Instanz dann Deutschland, Facebook und Google oder Europa, Facebook und Google an die Beine pinkeln wird, dass es wirklich wehtut. Also so, dass es keine Peanuts sind, dass Mark Zuckerberg auch nicht mehr lacht. Ja, ja, zahlt er ja seine Strafen und Portokassen. Ne? Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird die US-Regierung auch wieder Gegenmaßnahmen gegen Europa einleiten. Ja? Also davon kann man ausgehen. Wenn amerikanische Firmen geschädigt sind, das finden die Amerikaner nicht witzig und dann üben die Druck aus auf die EU. Ja? Und ja, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die dann so krasse Schritte unternehmen, ja, vielleicht sogar mit den betroffenen Firmen zusammen. Nur mal angenommen, stellt euch mal vor, Google und Facebook schalten zusammen ihre Dienste für 24 Stunden ab. Dann würde in Deutschland ein volkswirtschaftlicher Schaden entstehen, der unabsehbar ist. Ja. Da hängt so viel davon ab, ganze Firmen hängen davon ab. Ja. Ich weiß nicht, wie viele am Schluss dann deswegen vielleicht sogar pleite machen würden. Ja. So extrem ist das schon. Ja. Das ist bedenklich, das sollte man ändern. Aber man ändert es nicht so, indem man Gesetze erlässt, die eben Alternativen in Europa vollkommen unmöglich machen. Ja. Also, man kann die Welt nicht in die Steinzeit zurückprügeln mit Gesetzen. Ja. Das wird sich rächen, das ist doch klar. Und das sehen auch die Mehrheit dieser Experten hier. Ich lasse das mal verlinkt, ja, obwohl es auf einer deutschen News-Plattform ist. Ja. Da verlinke ich ja nicht sehr gerne. Ja. Ihr kennt ja das Problem mit den Links. Ja. Ich lasse den ausnahmsweise mal drin. Ja, so ist es. So, was haben wir denn jetzt noch zum Schluss? Gibt's noch was? Ja, genau. Ach, das ist ja lustig, genau. Da habe ich gelesen, ein Staatstrojaner, um einen Staatstrojaner zu installieren, darf die Polizei jetzt auch in die Wohnung? Ja? Das wurde jetzt offenbar hier irgendwie beschlossen. Ich weiß nicht, was der Artikel 13 Grundgesetz dann überhaupt noch für eine Bedeutung hat. Die Wohnung ist unverletzlich. Ja? Gut, aber wenn so ein Beschluss eben dann ergeht und dann darf die Polizei künftig in Wohnungen einbrechen, ja, um Staatstrojaner auf die Rechner zu installieren und auf andere Kommunikationsgeräte. Ich hab müssen wirklich lachen bei diesem Artikel. Ich stelle mir gerade vor, die Polizei bricht bei mir in der Wohnung ein und versucht krampfhaft auf meinem Computer einen Staatstrojaner zu installieren. Ich lach mich scheckisch. Ja? Die würden, also wenn die den Einschalter finden an meinem Laptop, ja, wobei vielen würde ich selbst das schon absprechen, dass sie das schaffen. Ja? Aber wenn sie den finden, ne, die haben ja explizite Anweisungen, ne, dann bin ich gespannt, wie sie es schaffen, innerhalb von kurzer Zeit meine Verschlüsselung zu umgehen, die komplett ist bei dem System. Dann sich einzuarbeiten in mein Linux-System, das kein Standard-Linux-System einfach so ist. Ja? Also das heißt, die da anschalten, sehen die erstmal, nix, ein schönes Bild, mehr nicht. Ja, und dann meine Passwörter natürlich zu hacken, also einmal für das Einloggen und dann für die Verschlüsselung. Ja, es wird lustig. Und Keylogger geht bei mir auch nicht. Rein physikalisch geht es bei meinem System nicht. Also man kann nirgends einen Keylogger anschließen, hardwaremäßig einen Keylogger geht nicht. Ja. Und das wäre schon recht amüsant, dann zu sehen mit der versteckten Kamera, die da bei mir ist, ja. Aber weil es so versteckt ist nicht, vielleicht sehen die nicht, ja, oder denken, es ist, was weiß ich, ein Deko-Teil oder was, ja. Und das wäre bestimmt eine lustige Sache auf YouTube, würde ich natürlich sofort hochladen dann, ja. Oder vielleicht gleich auf Livestreaming schalten, ne? Dann kann ich von mir aus auch nachträglich die Rundfunkgebühren richten, das wäre es mir wert. Aber das wäre schon ziemlich lustig zu sehen, wie die das machen, weil ehrlich gesagt, ich spreche den meisten die Qualifikation ab, überhaupt ein Linux-System zu benutzen. Entschuldigung, also, ne? Das ist sowas von lächerlich. Und wenn die einbrechen müssen, für einen Staatstrojaner zu installieren, das sagt ja schon einiges aus. Das würde ich sowieso mitkriegen, ja. Und auch die Wohnung ist natürlich einbruchsgesichert. Das wäre schon ziemlich lustig zu sehen, was da passieren würde, ne? Und also ohne mein Wissen würde das überhaupt gar nicht funktionieren. In der Minute, wo die die Tür aufmachen, kriege ich eine Benachrichtigung und das war's dann, dann weiß ich Bescheid. Und dann, ja, schalte ich mal den Stream live und hab da was zu lachen, ne, im Internet. Das gibt's ja nicht. Amateure, ja. Aber ich sag's ja immer, ist zwar nicht das unbedingt auf mich bezogen, ne? Also stellt euch mal vor, die sind bei richtigen Leuten, also bei nicht nur bei, sagen wir mal, Leuten, die sich mit Computer auskennen, so wie ich, ja, sondern bei richtigen Hacker-Profis unterwegs, ja. Ich kann nur eins sagen, Leute, das ist so lächerlich. Da gibt es einen Spruch aus dem Film Hackers, ja, Super Fantasy-Märchen, ja, aber der würde da perfekt passen, ja. Leg dich mit dem Besten an und du stirbst wie alle dann, ja. Mess with the best, die like the rest. Und aus diesem Film habe ich auch noch einen Ausschnitt als lustiges Video der Woche gewählt, ja. Diese Version, dass das geht, dass man so einen FBI-Agent tyrannisiert und fertig macht, wie die Jungs in dem Film Hackers, ja, mit Richard Gill gemacht haben, das ist wesentlich, wesentlich realistischer, als dass unsere tollen Ordnungskräfte mir einen Trojaner auf meinem Linux-System installieren können. Da lachen ja die Hühner. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, ja, auf YouTube, im YouTube-Channel The Netcast, da könnt ihr das machen, da freue ich mich immer drauf. Und dort findet ihr auch Links und Informationen zu der Sendung. Woanders, da geht's ja nicht mehr. Ne? Also gut, dann machen wir es halt dort. Ich sag's immer wieder. Ne? Mal sehen, wie lange das dort noch geht. Aber bis dorthin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.